Masso Mafia. Es ist eine wundersame Karriere, die Giuliano Di Bernardo in Italien mit seinem langen grauen Bart gelebt hat. Der Philosophieprofessor aus dem norditalienischen Trento schrieb ein Buch über die Freimaurer, denen er selbst seit einer halben Ewigkeit angehörte, bekam so bei den Logen Bekanntheit und wurde 1990 zum obersten Freimaurer Italiens gewählt. Dabei war Di Bernardo auf nationalem Parkett ein Neuling, war nie vor seiner Wahl durch die Pforte des Hauptsitzes in Rom gegangen, einer alten Villa auf dem Gianicolo, oder hatte auch nur durch die drei großen Fenster geschaut. Zitat: »In der ersten Nacht nach der Wahl tat ich kein Auge zu«, erinnerte sich Di Bernardo in einer Vernehmung vor Gericht mit dem Staatsanwalt Lombardo. »Was mache ich jetzt? Ich stehe nun an der Spitze einer mächtigen Organisation, von der ich keine Ahnung habe.« Di Bernardo drückt sich stets gewählt und klar aus, auch hier vor Gericht. Seine Sprache passte zu seinem Erscheinungsbild, volles graues Haar, ruhiger und wacher Blick. Nie sieht man ihn ohne gut sitzenden Anzug. Wie mächtig die Organisation sein konnte, hatte 9 Jahre zuvor der Skandal um die geheime Loge Propaganda Due gezeigt, abgekürzt P2. Bei dem Freimaurer Licio Gelli in der Toskana war bei einer Durchsuchung eine Liste gefunden worden mit hunderten Namen aus Politik, Geheimdiensten, Strafverfolgungsbehörden, Militärs, Journalismus. In einem Interview mit dem Journalisten Klaus Davi sagte Gelli: »Mit der P2 hatten wir Italien in der Hand. Auf unserer Seite war das Heer, die Guardia di Finanza, die Polizei, alle klar befehligt von Mitgliedern der P2. Diese Ermittlungen brachten einen Begriff hervor für diese Art von Verwicklungen, Masso-Mafia. So nannte der Untersuchungsrichter Giovanni Turone diese Vermischung verschiedenster Sphären. Selbst ohne solche Skandale sind die Freimaurer in Italien eine bedeutende Organisation. Für den Oktober 2018 gibt der größte Orden, der Grande Oriente d'Italia, die Mitgliederzahl mit 23.286 Männern an, die sich auf die gewaltige Zahl von 862 Logen im Land verteilen. Es sind die letzten verfügbaren Zahlen. Für Frauen wurde eine eigene Organisation geschaffen, daneben existieren auch 2 weitere Orden, sodass man von rund 40.000 Freimaurerinnen und Freimaurern insgesamt in Italien ausgehen kann. Der Journalist Roberto Giallullo schrieb, Kalabrien sei dabei am stärksten durchdrungen. Auf 290 Einwohner Kalabriens komme ein Mitglied der Grande Oriente. Als Di Bernardo dem Grande Oriente d'Italia vorstand, war die Mitgliederzahl noch halb so hoch. Wie wenig er von der Organisation, an deren Spitze er stand, wusste, wurde ihm spätestens dann deutlich, als ihn der Staatsanwalt Agostino Cordova aus Palmi zu sich rief. Wieder standen Freimaurerzirkel im Zentrum von Ermittlungen. Cordova untersuchte den Einfluss der Ndrangheta auf die Logen in Kalabrien. Ihn interessierte auch, ob ein Notar geholfen hatte, den Besitz der Familie De Stefano vor Beschlagnahme zu schützen. Bald weitete sich der Fokus. Di Bernardo war über die Ermittlungen nicht erfreut. Zitat: »Meine erste Haltung ihm gegenüber war, was erlauben Sie sich, die Organisation, die ich repräsentiere, zu beleidigen?« sagte er. Der Staatsanwalt habe einen Stapel Dokumente auf den Tisch gelegt und ihn aufgefordert, sie zu studieren. Die Lektüre belehrte Di Bernardo eines Besseren oder genau genommen eines Schlechteren. Viele Ndrangheta-Clans waren demzufolge eng mit Freimaurerlogen verbunden, manche Logen gar unterwandert. Konsterniert verließ Di Bernardo danach Cordovas Büro. In der Folge holte er Erkundigungen ein. Sein Stellvertreter berichtete ihm, dass von 32 Logen in Kalabrien 28 von den Ndrangheta kontrolliert würden. In Sizilien erhielt er ebenfalls entsprechende Hinweise, die Mafia habe einige Logen übernommen. Di Bernardo sah für sich nur einen Weg, den obersten Freimaurer in Großbritannien zu informieren und zurückzutreten. Das tat er im April 1993, nach nur wenig mehr als 3 Jahren im Amt. Zitat: »Wenn ich weiter Großmeister geblieben wäre, wäre ich auch Großmeister von Personen gewesen, die in der sizilianischen Mafia sind oder zu Ndrangheta gehören«, sagte er mir am Telefon. »Das wäre ein Widerspruch zu der Vorstellung, die ich von den Freimaurern habe. Sie setzt sich zusammen aus Verbindungen von moralischen und universellen Prinzipien, die nichts zu tun haben mit kriminellen Organisationen und derartigen Aktivitäten.« Auch der ständige Mafia-Untersuchungsausschuss aus Mitgliedern des italienischen Parlaments und des Senats nahm sich des Themas an. Er konstituiert sich in jeder Legislaturperiode neu. Bereits 1992 hatte er berichtet, dass Freimaurer um die Jahre 1977 bis 1979 das Leitungsgremium der Cosa Nostra gebeten hatten, die Mitgliedschaft von Vertretern verschiedener Mafia-Familien bei sich zu erlauben. So rum, die Freimaurer baten die Mafia. 2017 verfasste der Vorsitzende der Anti-Mafia-Kommission, Rossi Bindi, von der Partei Partito Democratico, einen Bericht zu dem Thema. Die Kommission hatte festgestellt, dass sich die Beziehungen zwischen Mafia und Freimaurerei in jüngster Zeit intensiviert hätten. In Bezug auf typisch mafiöse Aktivitäten, wie auch auf Korruption von Amtsträgern. Man kann den Bericht als Alarmzeichen sehen. Obwohl das Thema in seiner Nische in den Fokus der öffentlichen Diskussion gerückt war, hatte sich am zugrunde liegenden Problem offenbar wenig geändert. Das Kalkül der Ndrangheta schien aufgegangen zu sein. Die Verbindung zwischen bürgerlicher Sphäre und Mafiasphäre zu beiderseitigem Profit entwickelte sich zu einem Erfolgsmodell. Luigi Bonaventura ist überzeugt, dass auch Mitglieder seines Clans in Freimaurerlogen Mitglied sind, zumal frühere Kollegen Hinweise in diese Richtung gaben. Abgehörte Gespräche unterfüttern seine Einschätzung. Die Clans verfolgten damit nicht nur wirtschaftliche Interessen. Ihnen ging es auch um Einflussnahme auf Wahlen und generell politische Entscheidungsträger, wie auch auf Ermittlungen. Gaspare Mutolo, einer der historischen Kronzeugen der Cosa Nostra, beschrieb den Ermittlern, dass die Mitgliedschaft in den Logen gezielt eingesetzt wurde, um Zugang zu solchen Sphären zu bekommen. Bei einem Gespräch Anfang 2024 sagte er mir, er sei zwar nicht selbst Mitglied in einer Loge gewesen, habe aber bestens Bescheid gewusst, wer. Zitat: Wir waren eng befreundet mit Leuten, die in Logen aktiv waren, vor allem mit Rechtsanwälten, aber auch Richtern und dem einen oder anderen Politiker. Mutolo sagt, manche Mitglieder der Logen, gerade die Richter, würden von den Clans benutzt, um den Ausgang von Prozessen zu regeln. Ein zutiefst undemokratischer Akt, lebt die Demokratie doch von einer ungehinderten Rechtsprechung. Giuliano Di Bernardo treiben die noch immer bestehenden Mafia-Infiltrationen auch 30 Jahre nach seinem Rücktritt noch um. Seine Erwartung damals war, dass die Orden das Problem ernst nehmen und Mafia-Mitglieder auskehrten, doch er wurde darin enttäuscht. Im Juni 2023 sendete er eine E-Mail an sämtliche Freimaurerlogen in Italien. In einem am 10. Dezember 2023 veröffentlichten Gespräch mit dem Journalisten Aaron Pettinari vom Fachmagazin Antimafia 2000 erläuterte er seine Gründe. Als ich zurücktrat, gab es noch keine gravierenden Fälle krimineller Aktivitäten. Heute ist die Situation viel schlimmer, weil es schon seit mindestens 6 Jahren eklatante Fälle von Verbindungen mit der Mafia gibt, von Brüdern in einigen sizilianischen Logen. Ermittlungen nach der Festnahme von Matteo Messina Denaro, einem wichtigen Boss der Cosa Nostra und einem der meistgesuchten Verbrecher Italiens, hatten zuvor ergeben, dass mehrere Freimaurer ihm eng verbunden waren, obwohl er jahrzehntelang im Untergrund gelebt hatte. Messina Denaro ist inzwischen verstorben. Di Bernardo kritisierte die aktuelle Führung des Grande Oriente d'Italia. Sie leugne das Problem. Er kämpfe um Reinheit. Zitat: In den 30 Jahren seit meinem Austritt führen die Spitzen der Institution hin zu Zwecken, die mit dem Freimaurertum nichts zu tun haben. Schon damals hatte Di Bernardo sämtlichen Großmeistern in Europa und den USA Briefe geschrieben, in denen er seinen Rücktritt erklärte. Mit dem deutschen Großmeister Rainer J. Schicke habe er viele Gespräche geführt. Andere hätten ihn schriftlich um vertrauliche Informationen gebeten. Ihm war wichtig, dass alle über die damals neue Gefahr Bescheid wüssten. Denn wer Mitglieder einer Loge in Italien sei, er hatte Zugang zu allen Logen in der Welt, die von entsprechenden Orden anerkannt seien. Zitat: Ich schließe daher von vornherein nicht aus, dass die deutschen Logen von der Ndrangheta infiltriert worden sind, das passiert inzwischen überall, sagte Di Bernardo in unserem Gespräch im Dezember 2023. Deutschland als Lokomotive der Ökonomie in Europa ist für die Ndrangheta sehr interessant. Wenn ich auch keine besonderen Fälle kenne, kann ich sagen, dass die Freimaurer als Kanal der Infiltration in Deutschland gedient haben und heute noch dienen. Es ist gut, dass ein wichtiger Freimaurer sich so äußert, denn wer über Freimaurer schreibt, gerät sonst schnell in den Ruch, Verschwörertum zu befeuern. Ich habe geschaut, was es an sachlichen Informationen und nüchternen Fakten zu diesem Thema in Deutschland gibt. Vorweg, es ist nicht viel. Wie so oft müsste man auch diese Frage vertiefend behandeln, so wie das etwa die Kriminologin Anna Sergi für Italien kritisch getan hat. Professorin für Kriminologie und Studien zur organisierten Kriminalität an der Universität von Essex in Großbritannien. In ihrem gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Alberto Vannucci verfassten Buch »Mafia, Deviant, Mansons and Corruption« von 2023 sagt sie, dass das Freimaurertum in Italien im Gegensatz zu anderen Ländern Strukturen ausgebildet habe, die es verletzlicher machten für mafiöse Unterwanderung. In Süditalien hätten sich die Logen zwar als Orte ausgebildet, wo sich mafiöse und wirtschaftliche Interessen begegnen, in anderen Teilen Italiens und dem Rest Europas jedoch nicht. Zudem gäbe es anderswo Schutzmechanismen gegen eine Unterwanderung und nicht diese Pseudologen wie in Süditalien, die sich zwar als Freimaurer bezeichnen, es aber eigentlich nicht seien. Sergi geht also nicht von süditalienischen Verhältnissen in Deutschland aus. Schauen wir also, welche Berührungspunkte hierzulande bekannt sind. Der Journalist Antonio Anastasi hat mit »La storia di Mano di Gomma« von 2023 eine Biografie über Nicolino Grande Aracri geschrieben, den Boss aus Cutro, der eine Zeit in Deutschland gelebt hatte. In dessen Bunker in Italien beschlagnahmten Ermittler im Juni 2012 bei einer Hausdurchsuchung ein Schwert mit dem Emblem des Malteserordens. In einer Akte finde ich das näher beschrieben. Einem Gespräch zufolge ist Grande Aracri im Vatikan in den Orden aufgenommen worden. In der Akte ist auch ein Gespräch zwischen ihm und Sabatino Marazzo wiedergegeben, dem Boss eines Clans in Belvedere Spinello. Marazzo ist als Freimaurer bekannt, sein Spitzname lautet sogar Il Massone, der Freimaurer. Grande Aracri sagte ihm, dass sich in den Templerorden und bei den Kreuzrittern von Malta die hohen Schichten der Institutionen und der Ndrangheta bewegten. Die Akte verrät, dass auch Mario Lutini Freimaurer sein soll. Im Juni 2012 hatten die Ermittler eine Wanze in seinem Auto platziert, einem VW Passat mit Stuttgarter Kennzeichen. Einmal sei ein Freund von Lutini mit dem Wagen unterwegs gewesen, ein Unternehmer namens Salvatore Scarpino. Er stellt Laminatböden her. Scarpino fuhr also mit Lutinis Wagen und einem nicht näher bezeichneten Orlando nach San Luca. Auf der Fahrt redeten die beiden über Lutini. Und Scarpino sagte, er habe Lutini den Titel eines Ritters von Malta verliehen. In Assisi sei das gewesen. Der Unternehmer Scarpino wurde einige Jahre später festgenommen. Er soll mit dem Clan Grande Aracri zusammengearbeitet haben, für Finanzoperationen und als Verbindung zu Amtsträgern, die er in Logen angesprochen haben soll. Mit Ivano Monaco, einst Vertreter des sizilianischen Bosses Salvatore Rincivillo in Köln, soll ein weiterer hochrangiger Mafioso Freimaurer sein, so sagt es zumindest dessen eigener Onkel. Er hatte sich Anfang Februar 2015 bei Rincivillo für seinen Neffen stark gemacht. Er sei dank der Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge bestens eingeführt in die deutsche Wirtschaft und Politik. Ein Rechtsanwalt habe die Aufnahme in die Wege geleitet. Monaco selbst äußerte sich ebenfalls zu dem Thema. Man müsse sich in die Logen mit viel Geld einkaufen, sagte er laut Appe-Protokollen bei einer Fahrt mit seinem Fiat Panda. Die Freimaurer würden Geld verdienen mit Kreditlinien, die sie zur Verfügung hätten. Sie stellten sie anderen zur Verfügung, die Bedarf an Liquidität hätten, unter anderem großen Supermarktketten. Welch irrer Gegensatz! Monaco kutschierte mit einer billigen Kiste durch die Lande und berichtete von Millionen, die er investiert habe. Sein Monolog ist etwas sprunghaft, er war Karlsruher Ermittlern aber dennoch eine Aktennotiz wert. Monaco sei in Kontakt mit der Tochter eines Rechtsanwalts namens Julia, die eine Leitungsfunktion bei der Kriminalpolizei in Köln habe. Dieser Anwalt ist wohl auch derjenige, der Monaco als Freimaurer einführte.